wir sehen dich an, Herr, und du bist wunderbar. Du bist wunderbar, du bist die Liebe pur. Wir danken dir heute Morgen für deine Liebe, dass du uns die größte Liebe gezeigt hast. Du hast dein Leben hingegeben für uns, als wir noch nicht deine Freunde waren, als wir dich noch nicht kannten. Wir sagen dir heute, Herr, wir lieben dich. Wir danken dir für dieses größte Liebeswerk, das es je gegeben hat. Und wir preisen dich, Herr, von ganzem Herzen. Wir sagen heute, oh, sag's immer, Herr, mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört dir. Mein Herz gehört nichts anderem. Ich kann nur antworten auf diese Liebe, die sich hingegeben hat, mit einem Herz, das sich einfach hundertprozentig hingibt und das nichts mehr zurückhält. Wir sagen heute, Herr, wir halten wirklich nichts zurück. Wir halten nichts zurück. Wir halten nichts zurück vor dir. Wir halten nichts zurück vor dir. Nichts zurück, Herr, nichts zurück. Nichts zurück, Herr, nichts zurück. Herr, wir geben dir heute alles. Wir geben dir jeden Bereich unseres Lebens. Herr, wir sagen, er gehört dir. Er gehört dir. Er gehört dir, Herr. Jeder Bereich, wir halten nichts für uns. Wir behalten nichts für uns. Wo wir es besser wissen. Wo wir sagen, Herr, da lasse ich dich nicht dran. Sondern wir sagen heute, Herr, ich lasse dich in jedem Bereich. Herr, nimm jeden Bereich, nimm jeden Bereich. Ich will nicht ein halber Nachfolger sein, sondern ich will ganzer Nachfolger sein, mit ganzem Herzen, mit allem. Herr, mit allem, mit allem. Das wäre kein Opfer, wenn wir nicht alles geben würden. Es wäre nichts. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke für deine Liebe. Danke, dass du jede Hingabe annimmst. Heute Morgen, Herr, jede Hingabe. Jede Herzenshingabe. Halleluja. Und ich habe so den Eindruck, da gab es Bereiche, über die du dauernd nachgedacht hast und die dich beschäftigt haben. Und Gott sagt einfach, komm, bring mir diesen Bereich. Gib ihn mir einfach ab. Und hörne nicht weiter. Hörne nicht weiter, wie du es machen sollst. So sag einfach, Herr, hier ist es. Hier ist es, hier sind meine Kinder. Hier ist meine Ehe. Hier ist mein Leben. Hier ist meine Arbeit. Oh, hier ist diese Beziehung, die so schwierig ist gerade. Herr, wir geben es dir ab. Wir geben es dir ab, Herr. Wir sagen, wir können das nicht lösen. Wir können Sachen nicht lösen. Aber du löst es, Herr. Du löst es, Herr. Du löst es. Du bist der Erlöser. Du bist der Erlöser. Und du löst die Sachen. Halleluja. Danke, Herr, dass es viel leichter ist, wenn du es hast. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich. Du machst alles gut. Ich vertraue mir, dass ich alles gut mache. Vertraue mir, dass ich alles, wirklich alles, egal wie verfahren es ist und es aussieht, egal wie unmöglich es aussieht, aber er sagt heute, ich mache es gut. Wenn du mir die Sache gibst, ich mache es gut. Ich mache es gut. Ich mache es gut. Du kannst mir vertrauen. Ich bin der Chef des Universums. Du kannst mir vertrauen. Und wir sagen, ja, wir vertrauen dir. Vertrauen dir. Vertrauen dir, Herr. Vertrauen dir von ganzem Herzen. Weißt du, der Herr freut sich über unser Vertrauen, der Herr. Oh, Halleluja, liebt unser Vertrauen, braucht unser Vertrauen. Also in dem Sinn von brauchen. Halleluja. Halleluja. Und ich hatte so diese Stelle aus Lukas 14, 26, oder geht's um die Nachfolge? Der Herr möchte einfach die Erste, die Nummer eins sein in unserem Leben. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder oder Schwestern. Und in einer anderen Übersetzung, Elberfelder, heißt es sogar, wenn ich sein Vater und Mutter, Kinder, Brüder und Schwestern hasst. Das ist schon heftig. Normalerweise, wir lieben ja einander, ja. Aber wenn irgendetwas den Platz einnimmt, der nur ihm gehört, dann sagt er, kann er nicht mein Jünger sein. Er sagt hier, ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Niemand kann mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Oh, oh. Das hat Jesus gesagt. Das sind starke Worte und es sind wahre Worte und wir müssen diese Worte hören. Einfach. Und es heißt nicht, dass du jetzt sofort hingehst, dein Haus verkaufst und nach Pakistan gehst, aber es kann es heißen. Halleluja. Der Herr möchte eine freie Braut. Weißt du, wir sind erst frei, wenn wir ihm alles hingegeben haben und sagen, Herr, wir haben keine Bedingungen mehr an deine Nachfolge, an die Nachfolge, an meinen, ich habe keine Bedingungen mehr. Herr, wenn du dann das und das machst, wenn du meine Ehe wieder in Ordnung bringst, dann bin ich bereit, dir wirklich total nachzufolgen. Oder wenn du mir diesen Geldbetrag gibst, Herr, dann mache ich alles. Und er sagt einfach, oh, ich will dich frei sehen. Gib mir doch einfach alles hin. Gib mir doch einfach alles hin. Auch deine Pläne, die du so hast. Gott gibt uns schon Pläne. Er will schon, dass wir Pläne machen. Aber er will auch, dass wir sie immer mal wieder hinlegen. Und sagen, Herr, du bist der Chef. Und ich folge dir nach ohne Bedingung. Ohne Bedingung. Wenn du mich heilst, ja, dann werde ich dich noch mehr lieben, Herr. Das klappt nicht. Das macht unser Herz nicht glücklich. Das macht unser Herz nicht frei, sondern es wird frei, wenn wir sagen, Herr, keine Bedingung, stell dir keine Bedingung, sondern ich folge dir einfach nach, weil ich bin überwältigt von deiner Liebe. Ich bin überwältigt von deiner Liebe. Ich bin überwältigt. Von deiner Liebe, die du mir gezeigt hast, für deine Hingabe. Für deine Hingabe, die du mir am Kreuz gezeigt hast. Es hat mich überwältigt. Und ich lasse mich jeden Tag wieder neu überwältigen von deiner Liebe. Und ich höre auf mit den Bedingungen. Und ich sage, Herr, hier bin ich ganz. Kannst du das sagen? Kannst du sagen, Herr, hier bin ich ganz. Herr, hier bin ich ganz. Herr, bin ich ganz. Ganz, ganz. Ganz, Herr, mein ganzes Herz, mein ganzes Leben, hier bin ich ganz, nicht mehr geteilt, ich lebe auch nicht zweigeteilt, mein Leben Sonntagmorgen bin ich ganz fromm und die übrige Woche, oh ja. So, ich lebe immer mit ihm, er ist unser Glück, er ist unser Glück, weißt du, jede Minute mit ihm ist Glück pur. Und er nimmt uns nichts weg. Und er kasteit uns nicht und macht uns zu einem Stummel, der sich nicht mehr bewegen kann. Sondern im Gegenteil. Er holt das ganze Potenzial. Das ganze Potenzial, das er in uns gegeben hat. Er holt es raus. Er holt es raus. Er holt es raus. Das ist die Zeit, in der dein ganzes Potenzial rauskommt. Aber er braucht einfach deine Hingabe. Er braucht einfach nur dein Ja. Du sagst Ja, Ja, Ja. Und ich liebe dich. Ich liebe dich und ich lass mich lieben von dir. Oh, er will uns so sehr lieben. Auch alle Wunden, die uns geschlagen wurden, Verletzungen oder Enttäuschungen, weißt du, er nimmt das alles raus. Er nimmt das alles raus. Wir müssen uns nur ihm hingeben. alles nimmt er, weißt du, er heilt, er ist Jahwe Rapha, er ist unser Heiler, er heilt körperliche Krankheiten und er heilt auch jeden seelischen Schmerz und er macht uns ganz neu, weißt du, er macht uns ganz neu, oh, ganz neu, weißt du, egal wie alt du bist, du kannst heute Morgen ganz neu werden, ganz neu. Manche fühlen sich schon mit 18 uralt. Ja, aber du bist heute neu. Neu. Neu und jung. Erneuert unsere Jugend. Erneuert deine Jugend. Erneuert deine Jugend. Er macht dich jung. Er macht dich jung. Er macht deine Füße. Heißt es hier im Psalm 18. Er macht dich leichtfüßig wie ein Hirsch. Oder eine Gazelle. Sei ein Hirsch oder eine Gazelle. Dass dieses Schwere wegfällt. Weil du bist gefunden von ihm. Du bist gefunden in seiner Liebe. In seiner Liebe. Oh Herr, wir preisen dich. Oh, hier vorne sind schon ein paar Gazellen. Ein paar Hirsche. Sag dir, als Christ zu leben ist die beste Sache. Da wird alles leicht, weil wir halten nichts mehr zurück. Und Gott hat alles. Den Eindruck, dass jemand da ist und du leidest schon länger unter Haarausfall und Gott möchte jetzt, dass es gestoppt ist. Halleluja. Wer ist es? Komm gern nach vorne und wir beten hier vorne für dich. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass es jetzt gestoppt ist. Ich sage stopp, stopp, stopp im Namen Jesus. Stopp, stopp. Und ich sage, jedes Haar, das zu viel ausgefallen ist, kommt wieder, wird ersetzt im Namen Jesus. Wird ersetzt in Jesu Namen. Und einen vollen Schopf setze ich frei. Einen vollen Schopf in Jesu Namen. Wir dulden es nicht mehr. Wir akzeptieren es nicht mehr in Jesu Namen. Auch alle Hormone kommen in die Ordnung Gottes jetzt. In Jesu Namen, ein voller Schopf, kein Haarausfall mehr, in Jesu Namen, Halleluja, ein voller Schopf. Oh, stell dich da drauf und sag dir, mit heute ist es vorbei, mit heute ist der Haarausfall vorbei. Jesu Namen, mit heute ist Haarausfall vorbei in meinem Leben, ich dulde das nicht mehr, akzeptiere das nicht mehr. Meine Haare, ich habe einen vollen Schopf. Boah. Halleluja. Halleluja, danke Jesus. Danke, volle Haare. In jedem Alter. Ja, sag nie, ah ja, jetzt bin ich in dem Alter, das ist ja normal. Das ist gar nichts normal. Auch nicht, dass du Gelenkprobleme kriegst oder was auch immer. Es ist nicht normal. Weil die Söhne und die Töchter Gottes sind bestimmt gesund zu sein. Mose war 120 und es heißt, seine Kraft war nicht gewichen und seine Augen waren klar. Schaka, schaka, schaka. Lass uns es nehmen. Halleluja, Halleluja. Amen. Wir preisen dich und wir loben dich. Juhu! Ja, du bist der Beste. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Halleluja, und jetzt hören wir das Wort von unserem wunderbaren Pastor. Amen. Sag mal nochmal zu jemandem, der Herr hat dich wunderbar gemacht und ich liebe dich. Halleluja, der Herr hat dich wunderbar gemacht. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Zeichen, das mich wundern lässt. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja, ihr Lieben. Ich liebe den Sommer in Norddeutschland, ihr Lieben. Das ist mein absoluter Lieblingstag im Jahr. Okay. Sollen wir noch was anderes probieren? Okay, noch was anderes. Das passt auch zur Predigt heute. Ein großer bedrohlicher Rowdy kommt in eine Bar und haut mit der Faust auf den Tisch und schaut den Barkeeper an und sagt, gib mir sofort ein Budweiser oder... Und der eingeschüchterte Barkeeper gibt ihm ganz schnell, so schnell er kann, schenkt er ihm sein Budweiser ein und geht verängstigt wieder hinter den Tresen. Am nächsten Tag passiert genau das Gleiche. Dieser bedrohlich aussehende Mann kommt rein in die Bar und sagt, gib mir sofort ein Budweiser oder... Okay, er tut, was er sagt und voller Angst. So geht's die ganze Woche jeden Tag. Und am Ende der Woche ist er schon ein nervliches Wrack und sagt seiner Frau, was soll ich machen? Das ist schrecklich, ich will schon gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Furchtbare Situation, hast du einen Rat für mich? Und die Frau sagt zu ihm, hey, pack doch einfach den Stier bei den Hörnern. Okay, er nimmt all seinen Mut zusammen. Der Typ kommt wieder, haut mit der Faust aus dem Tisch und sagt, gib mir sofort ein Budweiser oder. Und der Barkeeper nimmt allen Mut zusammen und mit zitternder Stimme sagt er, oder was? Und der Typ antwortet und sagt, oder eine Cola Light. Okay, Halleluja. In diesem Sinne wollen wir heute uns anschauen, anhand von Josua, was es heißt, sich nicht einschüchtern zu lassen. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du lässt dich nicht einschüchtern. Ihr Lieben, ich glaube, wir leben in einer Zeit, die so reif ist, wirklich für Erweckung, für eine neue Dimension der Ausgießung seines Heiligen Geistes wie nie zuvor. Egal, mit wem ich rede, egal mit welchem auch geistlichen Leiter ich spreche, jeder sagt mir das Gleiche. Der geistliche Grundwasserspiegel in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa ist am Steigen, ist permanent am Steigen. Der Geist des Gebets ist am Wachsen, der Geist des Hungers ist am Wachsen. Auch der Geist des Glaubens, dass Gott etwas Mächtiges tut, ist am Wachsen und ist am Steigen. Egal, wo du hingehst. Jetzt am Freitag waren wir bei Christ im Beruf im Allgäu. Früher Geschäftsleute des vollen Evangeliums, die sich da getroffen haben in der Gaststätte. Und weißt du, der Hunger einfach ist erstaunlich. Und der Hunger zieht die Wunder. Der Hunger zieht das übernatürliche Wirken. Der Hunger zieht einfach Gottes Wirken hier auf die Erde. Weißt du, ich glaube, wir gehen in diese Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes sich noch einmal auf diesem Planeten manifestiert, wie nie zuvor in der Geschichte. Amen. Habakuk 2, Vers 14 heißt es, am Ende der Zeit wird die ganze Erde davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, so wie die Wasser die Meere bedecken. Amen. Und ich glaube, wir gehen in diese Zeit, wir gehen auf diese Zeit zu und Gott sucht in dieser Zeit. Und ich habe dir da eine Bibelstelle dazu mitgebracht in 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Sie durchlaufen und sie suchen und sie schauen. Sie schauen, um fest zu denen zu halten, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Mit anderen Worten, Gott schaut aus und er sucht Söhne und Töchter, die bereit sind, seine Herrlichkeit hier auf dieser Erde zu tragen. Die Bundeslade des neuen Bundes, die Herrlichkeit Gottes, die manifeste Gegenwart Gottes zu tragen hier auf der Erde. Gott hält Ausschau nach seinen Auserwählten. Amen. Bist du so einer? Spürst du, dass das Gott nach dir Ausschau hält? Spürst du, dass das Gott dich will? Spürst du, dass das Gott dich zurüstet, auch in dieser Zeit? Weißt du, er rüstet uns zu, um so ein Auserwählter zu sein, der im entscheidenden Moment wirklich die Lade tragen kann. Weißt du, so wie zur Zeit von David, als die Lade noch im natürlichen dieses Gefäß war oder dieser Gegenstand war, ja, wo die 10 Gebote drin waren und so weiter, ja, die rumgetragen werden konnte. Und David wollte diese Lade nach Jerusalem bringen. Und in 2. Samuel 6, Vers 1 lesen wir, als David sich bereit gemacht hat, die Lade nach Jerusalem zu holen, da hat er sich entsprechende Leute geholt, um die Lade zu tragen. Und es heißt da, Vers 6, es heißt, und David versammelte alle Auserwählten in Israel. Also nicht einfach alle, sondern die speziell für diese Aufgabe auserwählt waren. Es waren nicht wenige, es heißt hier 30.000 Mann. Amen. Halleluja. Weißt du, wenn wir heute vom Leib Christi reden, weißt du, jeder Sohn, jede Tochter Gottes ist eigentlich dazu bestimmt, ein Wohnort der Lade Gottes zu sein. Ein Wohnort der Herrlichkeit Gottes zu sein. Ein Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Also er hat dich berufen. Er hat jeden von uns berufen. Aber das Wort sagt auch, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Was macht den Unterschied zur Auserwählung? Den Unterschied zur Auserwählung macht nicht Gott, der irgendwie gewürfelt hat und gesagt hat, okay, du bist berufen, aber du bist auch auserwählt, hat nicht gewürfelt im Himmel, sondern den Unterschied zwischen berufen und auserwählt macht deine Reaktion aus. Ob du darauf eingehst, auf den Ruf, ob du dem Ruf folgst, ob du sagst, jawohl, ich bin bereit, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Amen. Das waren die Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und er zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Baala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, über die der Name des Herrn, der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Und sie stellten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. So brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade, während Achjo vor der Lade herging. Das ist ganz interessant, der Name Achjo. Ja, Achjo, es war nicht durch Zufall ausgewählt, der die Lade trug zusammen mit Usa. Achjo heißt so viel wie, Jahwe ist mein Bruder. Halleluja, das heißt, Achjo war offensichtlich jemand, der dem Herzen Gottes nah war. Amen. Gott sucht Leute, die seinem Herzen nahe sind, damit sie seine Herrlichkeit tragen können. Achjo war einer, der dem Herzen Gottes nahe war. Usa heißt, Gott ist Kraft. Gott ist Kraft. Herr Usa war dazu bestimmt, Gottes Kraft zu vertrauen, wenn es darum geht, die Herrlichkeit Gottes einzuholen nach Jerusalem. Er war dazu bestimmt, zu vertrauen, dass es Gottes Kraft ist, die die Lade hält. Er lebte leider nicht in seiner Berufung, sondern wir lesen dann später, dass er versucht hat, mit eigener Kraft die Lade zu halten. Und das war für ihn fatal. Ja, er ist tatsächlich tot umgefallen neben der Lade und David ist mächtig erschrocken, weil Gott braucht Leute, die ihn an erste Stelle setzen. Gott braucht Leute, die auf seine Kraft vertrauen. Gott braucht Leute, die erkannt haben, Gott ist Kraft. Gott kümmert sich um das, was nötig ist. Nicht ich muss mich kümmern, nicht ich muss Gott nachhelfen, dass er durchkommt, sondern Gott kommt durch, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle. Sag mal, ich muss Gott nicht nachhelfen. Halleluja. Und interessant ist auch noch das Wort Abinadab oder der Name Abinadab, weil das war ja der Vater der beiden Brüder, da kam ja die Lade her. Abinadab heißt so viel wie mein Vater ist großzügig, beziehungsweise die Wurzel Nadab heißt etwas freiwillig tun. Psalm 110, Vers 3 heißt es, mein Volk ist voller Willigkeit am Tage meiner Macht. Das heißt, Gott sucht Leute, die sich freiwillig melden. Gott sucht nicht gepresste Rekruten. Ja. So wie das in Kriegszeiten manchmal passiert, ja, dass, dass Rekruten gepresst werden, dass ihnen gesagt wird, einer meiner Vorfahren wurde von Napoleon gepresst, das habe ich herausgefunden vor ein paar Jahren. Ja, der musste in den Krieg, der hat in der Pfalz gelebt und er wurde einfach vom Feld weg von den Rekruten Napoleons geschnappt und nach Russland geschickt. Das ist heftig. Später hat er dann wahrscheinlich eine Russin geheiratet. Insofern hat es sich gelohnt, aber... Halleluja. Amen. Aber weißt du, Gott will keine erpressten Rekruten, sondern Gott will Söhne und Töchter, die sich freiwillig melden. Amen. Die voller Willigkeit sind am Tage seiner Macht. Bist du voller Willigkeit? Sagst du, Herr, hier bin ich. Gebrauche mich so, wie du es möchtest. Halleluja. Weißt du, und dann glaube ich, dass Gott in dieser Zeit wirklich Söhne und Töchter, die willig sind, zurüstet. Er rüstet uns zu. Weißt du, wir wissen nicht, was morgen passiert. Aber eins weiß ich in meinem Herzen. Egal, was im Äußeren morgen passiert. Weißt du, es gibt dann teilweise eine Inflation von Prophetien, was irgendwie politisch oder weltpolitisch oder sonst wie passiert. Aber ich sag dir, ich glaube gar nicht, dass das so wichtig ist, dass wir das alles wissen. Sondern das Wichtigste ist, dass wir wissen, was unser Gott vorhat. Amen. Und unser Gott hat etwas Mächtiges vor. Das heißt im Jesaja 60,1, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir geht der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das hat der Herr vor. Er möchte seine Herrlichkeit in seinem Leib, in seiner Gemeinde demonstrieren, manifestieren, proklamieren, wie nie zuvor. Amen. Und in dieser Zeit sucht er. Er sucht Mitarbeiter, er sucht Träger der Lade. Weißt du, nicht nur Leiter, nicht nur Pastor, nicht nur fünffältige Diener, sondern er sucht jeden. Weißt du, er sucht jeden Sohn, der seinen Platz einnimmt. Jeden Sohn, der sagt, jawohl, ich lasse mich zurüsten. Amen. Und wir haben uns letzten Sonntag schon angeschaut, ein Beispiel für einen Mann, den Gott zugerüstet hat, wirklich ein Träger der Lade Gottes zu sein. Wir haben uns einen Mann angeschaut aus dem Alten Testament, aus dem Alten Bund, und da wollen wir heute weitermachen, den Gott wirklich berufen hat, die Lade zu tragen, die Herrlichkeit zu tragen, ja sogar Israel mitsamt der Lade ins verheißene Land zu führen. Sein Name war Josua. Amen. Und wir haben uns angeschaut, dass eine wesentliche Qualifikation von Josua, das haben wir das letzte Mal uns angeschaut, letzten Sonntag, eine wesentliche Qualifikation von Josua für den Posten des Nachfolgers von Mose. Ja. Als Josua das erste Mal auftritt, wird er noch nicht als der Nachfolger von Mose geführt, sondern er wird einfach als einer geführt, haben wir das letzte Mal gesehen, der einfach für Mose Schlachten gekämpft hat. Ja, aber es war noch nicht klar, dass er der Nachfolger wird. Gott hat ihn erst zugerüstet, Gott hat ihn auch getestet, ja, bis er ihn eingesetzt hat in diese Position. Und eine wesentliche Qualifikation, die bei Josua so auffällig ist, haben wir uns angeschaut in 2. Mose 33, Vers 11, wo dieses Zelt der Begegnung von Mose aufgeschlagen wurde und Mose ging immer wieder hinein und hatte Gemeinschaft mit Gott. Und es heißt in Vers 10, glaube ich, heißt es, und Mose begegnete Gott von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann seinem Freund begegnet. Und dann heißt es, und das ist der Schlüsselvers für Josua, und dann heißt es, Josua aber, der Sohn des Nun, wich nicht aus dem Zelt der Begegnung, das ist Vers 11. Josua aber, der Sohn des Nun, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Halleluja. Mit anderen Worten, Josua hatte ein Herz für die Gegenwart Gottes. Josua wollte nirgendwo anders mehr sein, außer in der Gegenwart Gottes. Er hatte eine Sehnsucht. Er sagte, hey, da ist das Zentrum, da will ich sein, da ist Gott, da ist seine Herrlichkeit. Da muss ich sein, da will ich sein. Das hatte ihm niemand befohlen. Mose hat ihm das nicht befohlen. Mose hatte nicht gesagt, Josua, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann komm aber auch hier ab und zu mal ins Zelt der Begegnung. Also jemand, den man tragen muss zu seinem Glück, kann Gott nicht wirklich gebrauchen. Sondern Josua hatte in seinem Herzen von Gott diese Sehnsucht. Er hatte diesen Drang. Ich gehöre dahin, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ich gehöre dahin, wo die Gegenwart Gottes ist. Bist du so jemand, weißt du, der jeden Tag neu morgens sagt, Herr, ich gehöre dahin, wo deine Gegenwart ist. Ich will in deiner Gegenwart sein. Ich brauche Zeit in deiner Gegenwart. Ich bin im Zelt der Begegnung mit dir. Jesus hat den Raum aufgemacht. Wir müssen nicht mehr irgendwo nach Israel reisen und dort irgendein Zelt suchen oder aufschlagen in der Wüste oder sonst was, sondern das Zelt der Begegnung ist da, wo du sagst, Vater, in dem Namen Jesus, hier bin ich, bereit dir zu begegnen, begegne mir, ich begegne dir, ich weiche nicht aus deiner Gegenwart. Amen. Halleluja. Gott sucht solche Männer und Frauen. Und Josua wurde dazu trainiert, ja, an der Seite von Mose. Ja, er war an der Seite von Mose. Wir haben es das letzte Mal gesehen. Er war unter der geistlichen Leiterschaft von Mose. Das ist entscheidend wichtig, weißt du, auch für Zurüstung, für deine Bestimmung und deine Berufung ist, bist du bereit zu lernen? Ja, die Wichtigkeit der Bereitschaft zu lernen ist so entscheidend. Oder bist du abgeklärt, der jetzt da sitzt und sagt, ja, das hört sich interessant an, was er da so sagt, ist ganz nett, ist ganz schön, habe ich auch schon mal gehört. Ja, 2. Mose 33,11 kenne ich auswendig, super. Also diese Abgeklärtheit in manchen Christen ist das größte Hindernis für die Manifestation der Gegenwart Gottes in ihrem Leben, für eine frische Manifestation der Gegenwart Gottes. Sag mal, Abgeklärtheit verlässt meine Seele. Halleluja. Sondern Josua war lernbereit. Warum war er lernbereit? Weil er erkannte, dass er aus sich selber heraus gar nichts tun kann. Du hast gar keine Chance, aus dir selber heraus wirklich ein Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Du hast gar keine Chance, aus dir selber heraus wirklich das Richtige zu tun. Du brauchst Gott. Amen. Weißt du, wenn wirklich die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte sich bewegt und wir erleben es ja immer wieder, aber ich sag dir, wir werden es noch stärker erleben. Amen. Aber wenn die Gegenwart Gottes sich bewegt, weißt du, dann weißt du nicht mehr, was du tust. Im Verstand. Du tust irgendwas. Das heißt nicht, dass du... Verstehst? Aber du bist abhängig von Gott. Du bist abhängig von Gott. Du bist nicht mehr, du kannst dich nicht verlassen auf deine eigene Weisheit. Du kannst dich nicht verlassen auf deine eigene Kraft. Weißt du, du kannst nicht professionell sein in der Gegenwart Gottes. Also es gibt so viele professionelle Prediger. Amen, professionell. Ah, ich predige jetzt schon seit, könnte ich ja auch sagen, ich predige jetzt schon seit über 30 Jahren. Weißt du, aber Gott hat mir, erst vor ein paar Wochen hat es mir wieder neu gesagt, bei unserem Encounter-Wochenende, der hat so klar zu mir gesagt, don't be a professional. Sei kein Professioneller, sondern, weißt du, das heißt, sei jeden Moment abhängig davon, was der Heilige Geist tun will. Amen. Sei kein Weiser in deinen eigenen Augen. Sei kein Schlauer in deinen eigenen Augen. Was hat Paulus gesagt, als er von den Auserwählten gesprochen hat, die im neuen Bund die Lade Gottes tragen, im übertragenen Sinn gesagt, die im neuen Bund einfach Träger der Herrlichkeit Gottes sind. Was hat er gesagt in 1. Korinther 1, Vers 26, wo er sagt, denn seht eure Berufung, Brüder und Schwestern natürlich auch, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Also das heißt nicht, dass Gott nicht Leute gebrauchen kann, die auch was im Kopf haben, verstehst du, intellektuell oder wie auch immer. Gott kann sie gebrauchen, preist den Herrn. Gott kann auch solche gebrauchen, die reich sind oder die in der Welt angesehen sind oder was. Er kann sie gebrauchen, aber nur dann, wenn sie es völlig verlieren, in jeder Hinsicht 0,0 darauf mehr vertrauen. Amen. Es sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, die alles wissen, weißt du, auch die religiösen Weisen, die alles wissen, die alles schon beurteilt haben, die alles schon gesehen haben, gesagt haben, ja, das habe ich schon 1988 erlebt. Also was nützt dir das, wir sind 2025, was nützt dir, was du 1988 erlebt hast? Davon kann jetzt niemand mehr satt werden. Halleluja. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nichts ist, damit er das, was ist, zunichte macht. Dass wir, oder dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Also immer. Also du kannst es immer sehen, in der ganzen Erweckungsgeschichte, wann immer eine Bewegung oder eine Gemeinde oder ein Aufbruch oder was auch immer zu dem Schluss gekommen ist, Gott hat uns so sehr gesegnet, weil wir Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 gemacht haben, dann weißt du, der Aufbruch ist zu Ende. Amen. Weil es ist nicht weil Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Sondern wenn es irgendwas gibt, dann gibt es höchstens, weil er in seiner Gnade in deinem Herzen bewirkt hat, dass du erkannt hast, dass du außerhalb des Blutes Jesu überhaupt nichts bist, dass es in dir nichts gibt, was nicht todeswürdig wäre, es sei denn, das Blut Jesu Christi reinigt dich. Amen. Sagt immer die Maria, sagt Maria Prian, sagt es immer so schön, sagt immer, wenn jemand zu ihr sagt, hey, das hast du verdient, dann sagt sie immer, ich habe nichts verdient, außer den Tod. Amen, es ist so. Also wenn du in diesem Bewusstsein lebst, ich habe nichts verdient, außer den Tod, aber das Blut Jesu Christi, Halleluja, es hat mich gereinigt. Also das ist die Gnade Gottes, die das in unseren Herzen bewirkt. Gott hat offensichtlich in Josua diese Gnade bewirkt, dass er erkannt hat, hey, egal was Gott mit meinem Leben vorhat, aber in jedem Fall, ich bin vollkommen abhängig von ihm. Ich brauche ihn, ich brauche seine Gegenwart. Also als Josua ständig im Zelt der Begegnung war, da hatte ihm noch niemand eine große Prophetie weitergegeben. Du wirst einmal der Nachfolger des Moses sein, bereite dich vor. Nein, Gott hat einfach geschaut, was macht der Josua? Er hat ihn einfach angeschaut, er hat einfach beobachtet, geschaut, was macht er? Und wo sah er ihn? Im Zelt der Begegnung. Und er sah ein Herz, das total abhängig war von Gott. Das wusste, ich brauche Gott. Ich brauche ihn verzweifelt. Alles andere ist nicht wichtig. Egal, was Gott in meinem Leben tun will, aber ich brauche ihn verzweifelt. Amen. Oh, Halleluja. Also Paulus, wie viele von euch würden sagen, dass Paulus ein mächtiger Träger der Herrlichkeit Gottes war? Wie viele von euch würden Paulus als einen der berühmtesten Christen der Weltgeschichte einschätzen? Ja, das kann man wohl sagen. Was sagt er über sich selber? 1. Korinther 4, Vers 9. Er sagt, denn mir scheint, sagt Paulus, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat. Wie zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engel als Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Das ist kein Kompliment. Wir schwach, ihr aber stark. Das ist auch kein Kompliment in dem Fall, in diesem Zusammenhang. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen, haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu, wie auskehrig der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Wow, das klingt nach einer gewaltigen Berufung, oder? Halleluja, das klingt nach einer, wow, das klingt echt nach einem Helden. Halleluja. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Weißt du, bevor Gott dich gebrauchen kann, muss erstmal der vermeintliche Held gestorben sein. Amen. Dein Wunsch nach Bestätigung muss gestorben sein. Dein Wunsch nach Anerkennung, dein Wunsch nach Likes auf Facebook oder im Instagram, dein Wunsch nach Klicks auf YouTube, dein Wunsch nach irgendeiner Bekanntheit, nach irgendeinem Namen, nach irgendeiner Anerkennung durch wen auch immer. Oh, weißt du, bei uns ist regelmäßig der Professor Doktor sowieso im Gottesdienst. Come on. Bei uns kommt der Bürgermeister persönlich. Wow, ein Sünder, der sich bekehren muss. Mhm. Halleluja. Vielleicht ist ja Bürgermeister da, ich weiß nicht, ich will niemanden beleidigen, aber... Halleluja. Weißt du, nur das Blut Jesu Christi qualifiziert dich. Und das muss dir sowas von bewusst sein. Und wenn es dir bewusst ist, weißt du, Gott sucht dir. Weißt du, es ist nicht so, dass Gott herumschaut und schaut, warum kann ich dir meine Herrlichkeit vorenthalten? Was passt noch nicht? Was stimmt noch nicht bei dir? Wo ist noch nicht ganz? Wo bist du noch nicht 100% gestorben? Also ich sage dir, Gott manifestiert immer das Maximale seiner Herrlichkeit, was nur irgendwie möglich ist in deinem Leben. Davon kannst du ausgehen. An ihm liegt es 100% nicht. Amen. Er manifestiert das Maximum, was möglich ist. Manchmal erleben Menschen sogar, dass er mehr manifestiert, als sie vertragen können. Und dann müssen sie lernen. Halleluja. Dann müssen sie lernen. Preis den Herrn. Ihr Lieben, Josua, das haben wir das letzte Mal gesehen, war ein Lernbereiter. Ich bin immer noch in der Wiederholung von der letzten Predigt da. Josua war ein Lernbereiter. Ich sag mal Herrlichkeitsjunkie. Gegenwartsjunkie. Jesus-Junkie. Amen. Sind hier auch solche Junkies? Halleluja. Weißt du, das ist die beste Möglichkeit, um kein anderer Junkie zu werden, ist ein Junkie der Herrlichkeit Gottes zu sein. Shabba. Ja, ja. Halleluja. Josua qualifizierte sich durch seinen Hunger nach der Herrlichkeit Gottes. Das war das Erste, was wir letztes Mal gesehen haben. Heute gehe ich einen Punkt weiter, eine zweite Qualifikation von Josua sozusagen. Und ich gehe mit euch jetzt rein nach 4. Mose 11. 4. Mose 11 ab Vers 24. Das war eine entscheidende Phase im Leben von Josua. Und zwar war das der Moment, als Mose 12 Kundschafter aussandte, um das verheißene Land auszukundschaften. Ja. Und sie gingen in dieses verheißene Land, für jeden Stamm einer, ja, und da waren auch Josua und Kaleb dabei. Kaleb war auch ein, ja, sehen wir gleich, war auch ein guter. Und halte mal, es war die falsche Stelle, ich habe die falsche Stelle. 4. Mose 13, sorry. 4. Mose 13, 26. So. 4. Mose 13, 26. Ja, und diese 12, die gingen also ins verheißene Land über den Jordan, das noch nicht eingenommen war, und sie schauten, wie dieses Land aussieht. Und dann kommen sie zurück und es heißt, und sie gingen hin und kamen zu Mose und zu Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in die Wüste Paran nach Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Ja, wir ein paar Verse weiter vorne lesen wir, dass eine einzelne Traube an einer Stange getragen wurde. Also es war ziemlich beeindruckend, die Frucht. Zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm, also Mose, und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Enaks, das war so ein Geschlecht, die besonders groß waren. Man nannte sie auch die Riesen. Amalek wohnt im Lande des Südens. Und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte. Und sagte, lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gerücht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Interessant. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort die Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren Augen. Amen. Ist interessant, weil es heißt nicht, wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, sondern es heißt, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. Und so waren wir auch in ihren. Also so wie in dem Witz, den ich am Anfang erzählt habe von dem Barkeeper, ja, so wie du dich siehst, so sehen andere dich. Amen. Wenn du der ängstliche, zitternde Barkeeper bist, dann tritt der Kerl frech und dreist auf. Aber wenn du zeigst, dass du auch Mumm in den Knochen hast, dann ändert sich schon seine Sicht. Amen. Okay. Josua und Mose waren zwei von diesen Kundschaftern und sie wurden in dieser Situation in ihrem Glauben getestet. Und wir lesen weiter in Kapitel 14, Abvers 6, heißt es, und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, die ja murrten gegen Mose. Sie sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Das ist interessant, ne? Ja, das ist manchmal. Manchmal werden die andere versuchen zu ermutigen im Glauben, sie werden als erstes gesteinigt. Das war nicht, was ich hören wollte. Ich wollte hören, hey, zieh dich zurück in deine Sicherheitszone. Hey, play it safe. Verstehst du? Josua und Kaleb mussten sich, wie auch die anderen Kundschafter, sie mussten sich entscheiden, was sie wollten. Sie mussten sich entscheiden in dieser Situation. Was wollten sie, welchem Geist wollten sie Raum geben? Dem Geist der Furcht oder dem Geist des Glaubens? Sag mal, der Geist des Glaubens. Also 2. Timotheus 1, Vers 7, das ist das Gute, wird uns zugesprochen im neuen Bund als Kinder Gottes, wird uns zugesprochen, denn ihr habt nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen. Wir haben ihn nicht empfangen, den Geist der Furcht, sondern wir haben empfangen den Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder der Disziplin. Halleluja. Amen. Woher kommt der Geist des Glaubens? Das ist auch wichtig. Woher kommt der Geist des Glaubens? Das ist wichtig zu verstehen. Der Geist des Glaubens, das kann man auch hier sehen, an dem, was Josua und Kaleb auch sagen. Der Geist des Glaubens kommt daher, dass man sich beugt unter das, was Gott gesagt hat. Amen. Paulus hat gesagt, Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Glaube kommt, wenn du dich unter sein, wir haben jetzt auch sein geschriebenes Wort, also unter sein geschriebenes Wort und auch unter sein zu dir gesprochenes Wort beugst. Wenn er sagt, hey, das ist dein Auftrag, dann beugst du dich unter sein Wort und das bewirkt Glaube. Gott gibt dir nicht den Glauben, bevor du dich beugst, sondern du beugst dich und dann kommt der Glaube. Gott sagt es, du beugst dich drunter. Die Verheißung Gottes sagt es und du beugst dich drunter. Die Verheißung Gottes sagt, hey, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, Jesus Christus. Und anstatt, dass du rumjammerst und sagst, ja, aber ich fühle mich so schwach, ja, aber ich kann nicht, aber da das Hindernis und da und schau mal die Riesen und hier und da und dort und überall, sagst du, ich beuge mich unter das Wort, Herr, wenn du es so sagst, dann ist es so. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Ich beuge mich drunter. Und in dem Moment kommt Glaube. Amen. Das ist Glaube. Weißt du, Glaube, ich sag's immer wieder, Glaube ist nicht eine Gedankenakrobatik. Glaube ist nicht irgendwie einfach der verzweifelte Kampf, deinen Verstand auszuschalten. Sondern Glaube kommt in dein Herz und Glaube erfüllt dein Herz, wenn du lernst, dich unter das Wort Gottes zu beugen. Ich glaube, Josua hat, und das hat mit dem zu tun, was wir das letzte Mal auch gesagt haben, Josua hat gelernt, sich unter das Wort Gottes zu beugen, bereits lange bevor diese Situation war mit den Kundschaftern. Er hat gelernt, sich unter das Wort zu beugen. Und zwar, wie hat er es gelernt? In dem Fall dadurch, dass er Mose zugehört hat. Mose hat Gott gehört. Mose hat die Aufträge von Gott empfangen. Er hat gesagt, so ist es, so machen wir es, so gehen wir. Und Josua hat gesagt, okay, wenn Gott gesprochen hat, Mose, wenn Gott durch dich gesprochen hat, dann glaube ich das, dann beuge ich mich drunter, dann ist es so. Und ich glaube, das hat er immer und immer und immer wieder getan. Viele andere Israeliten haben es nicht getan. Die haben hier gemurrt und da gemurrt und dann war ihnen das Manna zu schlecht und alle möglichen Geschichten. Ne? Haben ihnen nicht gepasst und immer nur wachteln und überhaupt. Und alle möglichen Geschichten. Aber Josua hat sich gebeugt und er hat gesagt, hey, wenn Gott gesprochen hat, dass wir aus Ägypten ausziehen sollen, dann ziehen wir aus Ägypten aus. Wenn Gott gesprochen hat, dass wir über den Jordan gehen sollen, obwohl er Hochwasser hat, dann gehen wir durch den Jordan. Wenn Gott gesprochen hat, durch das Schilfmeer, obwohl der Pharao hinter uns ist, dann gehen wir durch das Schilfmeer. Und das Wasser vor uns. Er hat sich einfach gebeugt, er hat gesagt, okay, Gott sagt es, so ist es, ich tue es. Amen. Glaube ist nicht einfach nur eine Entschlossenheit, wo du dich einfach zusammennimmst und sagst, jetzt bin ich mal entschlossen. Jetzt bin ich mal entschlossen. Jetzt bin ich aber mal wirklich entschlossen. Sondern Glaube kommt aus dem Beugen unter das Wort Gottes. Warum hat Gott zu Josua, als er ihn dann, nachdem Mose gestorben war, als er ihm dann endgültig den Auftrag gegeben hat, ins verheißene Land zu gehen, warum hat er ihm unter anderem gesagt, dieses Wort des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen? Also Mose hatte inzwischen einiges aufgeschrieben. Das war das alles, was sie hatten, die 5 Bücher Mose. Ja? Also Mose hatte einiges aufgeschrieben und Gott sagte zu Josua, hey, das ist das Wort. Das soll nicht von deinem Verstand weichen. Das soll nicht aus deinem Innersten weichen. Warum? Damit du darüber nachsinnst, Tag und Nacht, um nach all dem zu handeln, was darin geschrieben steht. Also die Bibel lesen können, kann jeder. Aber tun, was in der Bibel steht, machen nur die, die sich beugen. Die sagen, okay, das ist das Wort Gottes. Gott hat gesprochen. Also die Bibel, ich habe die Bibel, als ich Jugendlicher war, 15, 16, 17, habe ich die Bibel auch gelesen, aber ich habe kein Wort verstanden. Ich habe nichts verstanden. Ich habe Philosophen gelesen. Nietzsche, Feuerbach, Marx und so weiter. Hochintellektuelle Geschichten. Und dann lese ich hier die Gleichnisse von Jesus und wie er da erzählt von irgendwelchen Schätzen im Acker und Perlen und was weiß ich. Und ich dachte, was sind das für Geschichten? Ich habe nichts verstanden. Warum? Weil ich mich nicht gebeugt habe unter das Wort Gottes. Weil ich es nicht als das Wort Gottes gelesen habe. Weil ich es einfach nur als ein Buch gelesen habe. Ja, und ich meine, rein von der intellektuellen Seite her, klar ist natürlich die sprachliche Formulierungskunst von Feuerbach und so weiter oder die ganzen Philosophen, Nietzsche und wie auch immer, die können gut formulieren. Klingt alles für den Verstand, alles extrem logisch. Aber es ist tot, ja? Amen. Feuerbach ist tot, Jesus lebt. Halleluja. Halleluja. Aber was sagte Gott über Josua und was sagte Gott über Kaleb in 4. Mose 14, 22? Da heißt es, nachdem das Volk gemurrt hat und der Herr dann auch wütend wird, sagt er hier, Vers 21, jedoch so wahr ich lebe und von der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt werden wird, alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und mich nun 10-mal geprüft und nicht gehört haben auf meine Stimme. Also das ist der entscheidende Punkt. Nicht gehört haben auf meine Stimme. Werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Alle, die mich verachtet haben, sollen es nicht sehen. Aber meinen Knecht Kaleb, und wir sehen es im Zusammenhang, nachher nimmt der Josua mit rein, aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist. In Josua und Kaleb war ein anderer Geist. Gott sieht, hey, da ist ein anderer Geist. Da ist einer, der nachfolgt. Da ist einer, der sich beugt. Da ist einer, der gehorsam ist. Da ist einer, der treu ist in der Nachfolge. Ihn, heißt es, werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ja? Und dann Vers 30, da kommen dann Josua und Kaleb beide, da heißt es, niemals sollt ihr, das sagt er zu den anderen Kundschaftern und zum restlichen Volk, er sagt, niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem euch wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, außer Kaleb, dem Sohn des Jephunne, und Josua, dem Sohn des Nun. Amen. Warum? Weil in ihnen ein anderer Geist war. Frag mal deinen Nachbarn, ist in dir ein anderer Geist? Ja. Das ist eine interessante Frage in christlichen Kreisen. Ist da ein anderer Geist in dir? Ja, ein anderer Geist als der in der Welt. Ein anderer Geist als der Geist des Unglaubens. Also, hier habe ich noch einen Vers, ja. Vers 38 heißt es dann, aber Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, blieben am Leben von jenen Männern, die ausgezogen waren, um das Land auszukundschaften. Alle anderen sind gestorben in der Wüste. Alle anderen, inklusive Mose, sind gestorben in der Wüste, außer Josua und Kaleb, in denen ein anderer Geist war. Kannst du erkennen, wie wichtig es ist, dass ein anderer Geist in uns gefunden wird im entscheidenden Moment? Amen. Also Gott hatte die beiden vorbereitet. Gott hatte Josua vorbereitet. Er hat ihn zu einem Mann der Gegenwart gemacht. Er hat ihn zu einem Mann des Gehorsams gemacht. Er hat ihn zu einem Diener gemacht. Das heißt, in 5. Mose, glaube ich, es gibt eine Stelle, wo es heißt, er wurde für treu erfunden. Josua wurde für treu erfunden in der Nachfolge. Ja, er hat sich Mose untergeordnet. Er hat getan, was Gott durch Mose sagte. Gott hat ihn zugerufen. Und im entscheidenden Moment kam der Geist des Glaubens aus ihm hervor. Im entscheidenden Moment. Wow. Willst du so jemand sein? Im entscheidenden Moment. Weißt du, vielleicht stellt Gott dich eines Tages vor Große, vor Mächtige. Gott stellt dich vielleicht in Situationen, wo es drauf ankommt. Wer ist in einem anderen Geist unterwegs? Wer hat Angst? Wer rennt davon? Wer macht auf Sicherheitszone? Ja. Wer zieht sich zurück auf seine Work-Life-Balance? Oh ja, das passt jetzt aber nicht mehr in meine Work-Life-Balance hinein. Herr, meine Komfortzone ist mir heilig. Ich sag dir, wenn Gott seine Herrlichkeit noch stärker freisetzt, weißt du, dann wird unser aller Komfortzone zum Ende kommen. Amen. Weißt du, Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, Irina hat es vorher schon eine ähnliche Stelle zitiert, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Er hat gesagt, wer sein Leben, Markus 8, 34 findest du das, wer sein Leben erretten will, was ist mit dem? Der wird es schaffen. Nein. Wer sein Leben erretten will, der wird es verlieren, hat er gesagt. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, was ist mit dem? Der wird's retten. Amen. Also, weißt du, die entscheidende Frage ist, welcher Geist ist in dir? Die 10 Kundschafter, sie sagten, ja, das verheißene Land ist schon schön. Ja, ja, Erweckung ist eine gute Sache. Herrlichkeit, super, Wunder, ja, sehr schön. Aber bitte nicht mit Kämpfen verbunden. Bitte nicht mit Riesen, denen man entgegentreten muss. Bitte nicht mit womöglich Einsatz, vielleicht sogar Körpereinsatz. Vielleicht kann ich meine Lieblingssendung dann nicht immer so sehen. Ich kann meine Serie nicht weiter gucken, weil um die Zeit einfach immer Gott mich dann ruft oder was. Nein, also so war es nicht gemeint. Die Herrlichkeit ist schon gut, aber bitte zu meinen Bedingungen. Also Gott kann diese Herzenshaltung nicht gebrauchen, sondern er sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Wer seine Komfortzone verliert, um meinetwillen, wer bereit ist, sich rauskatapultieren zu lassen aus dem Gewohnten, aus dem Vorgezeichneten, aus dem Normalen. Weißt du, Gott, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann passiert es plötzlich. Es passiert plötzlich, als Gott seinen Geist am Pfingsten ausgoss, da passiert es plötzlich. Und in einem Moment waren die Apostel und die Jünger und die 120, die im Obersaal waren, in einem Moment waren sie in eine völlig andere Dimension von Leben katapultiert. Ja, da weiß ich aber auch nicht, ob ich da ein Ja dazu finden kann. Das hatte ich aber so nicht in mir. Jeden Tag Gottesdienst, Tag und Nacht im Tempel. Immer beten, Lobpreisen, Menschen dienen. Das war nicht in meiner Lebensplanung. Also die entscheidende Frage ist, also jetzt können wir da lachen, ne? Aber wenn der Moment kommt. Wie hat er gesagt, Psalm 110, Vers 3, mein Volk ist voller Willigkeit am Tage meiner Macht. Also an dem Tag, an dem Gott dich ruft und sagt, hey, jetzt kommt's drauf an, jetzt ist Sache, jetzt geht's ab, jetzt oder nie, jetzt ist die Gelegenheit. Bist du bereit? Also wir hatten es jetzt die letzten Wochen in der Glory Life Schule, hatten wir es von der Azusa Street Erweckung. Ja, gewaltige Herrlichkeit Gottes, gewaltiges Wirken Gottes. Aber weißt du, auch da hat Gott Leute zugerüstet, die bereit waren. Er hat Leute zugerüstet, die bereit waren, alle ihre eigene Agenda zur Seite zu legen, ihr ganzes eigenes Leben zur Seite zu legen, für die nichts mehr von Bedeutung hatte, außer Gott und seine Herrlichkeit. Und weißt du, sie hat er gebraucht, die gewaltigsten Wunder zu tun. Amen. Und einer der Säulen der Erweckung in der Azusa Street, der auch ein Buch darüber geschrieben hat, der Frank Bartleman, sagte, ich würde lieber 6 Monate in dieser Zeit leben, als 50 Jahre in irgendeiner anderen Zeit. Amen. Das ist, wenn dein Herz richtig ist. Aber es standen sicher auch viele, und es schreibt auch in seinem Buch, viele am Rand, die beobachtet haben, gesagt haben, so haben wir es aber nicht uns vorgestellt. Das war nicht so in unserem Plan. Nein, da habe ich andere Dinge gelernt, da die letzten 30 Jahre meines Christseins. Ja, weißt du, wenn Gott was Neues tut, wundert dich nicht, dass wenn Gott was Neues tut, dass es dann Neues. Kleine Tiefe der Weisheit. Ja. Also Gott will im Jahr 2025 etwas Neues tun. Halleluja. Er tut etwas Neues auf der Erde. Oh, er gießt seinen Geist aus. Er sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber es braucht den Geist des Glaubens. Jesus hat es gesagt, Johannes 11,40, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Wenn du nur glaubst. Und du weißt jetzt, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet, im Herzenszustand der Beugung unter das Wort Gottes zu leben. Ich drücke es mal so klausuliert aus. Ja? Im Herzenszustand ja, der Beugung, verstehst du, was ich meine? Der Beugung unter das Wort Gottes zu leben. Halleluja. Und keinem anderen Geist Raum zu geben. Keinem Geist der Furcht. Keinem Geist der Furcht. Also es ist interessant, obwohl Josua ja schon immer reifer wurde, auch in Zeit seines Lebens, als Mose ihn schlussendlich dann beauftragt hat, und heißt es in 5. Mose 3, 28, da sagt Gott dann zu Mose, ja, Josua soll dein Nachfolger sein, da sagt Gott zu Mose, beauftrage Josua, stärke ihn, festige ihn. Das heißt, Gott hat Josua gesehen, hat gesehen, wow, super, ein Mann des Glaubens da, als alle gemurrt haben, hat er nicht gemurrt. Und Josua ist Mose treu nachgefolgt und war immer im Zelt der Begegnung und super. Und trotzdem sagt er immer noch zu Mose und sagt, hey, stärke ihn und festige ihn. Das heißt, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen Zurüstung, noch ein bisschen Stärke, noch ein bisschen Festigkeit. Denn er soll vor diesem Volk hinüberziehen und er soll ihnen das Land, das du säen wirst, als Erbe austeilen. Mit anderen Worten, Josua wurde von Mose ermutigt, stark und mutig zu sein. Amen. Es ist interessant, auch am Ende, als dann kurz bevor Mose stirbt, sagt er nochmal zu ihm, 5. Mose 31, 8, sagt er, der Herr, er ist es, der vor dir herzieht. Er selbst wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und sei nicht niedergeschlagen. Also das müssen wir immer wieder hören. Jetzt blitzt schon hier. Halleluja. Preis den Herrn. Glory. Sag mal zu deinen Nachbarn, fürchte dich nicht. Weißt du, das ist ein Befehl. Fürchte dich nicht. Furcht ist niemals der Geist aus Gott. In keiner Situation. Furcht und Gott gehen nicht zusammen. Furcht und Glauben gehen nicht zusammen. Furcht und eingeschüchtert sein gehen nicht zusammen. Wenn du deine Seele in einem Zustand findest, wo sie eingeschüchtert ist oder wo sie defensiv ist oder wo sie geschwächt ist oder wie auch immer, dann mach dir bewusst, aus diesem Zustand muss ich so schnell wie möglich raus. Sag deiner Seele, so geht's gar nicht. Sprich zu deiner Seele. Ja, es heißt, Joel heißt es, Prophet Joel, der Schwache sage, ich bin stark. Also sag zu deiner Seele, Seele, du bist stark. Fürchte dich nicht. Sondern sei stark und mutig. Weißt du, das ist Glaubenstraining, durch das Josua gegangen ist. Und es ist interessant, als Mose dann gestorben ist und Gott dann selber direkt zu Josua spricht, ja, muss er, ja, dann hat er ja Mose nicht mehr. Also spricht er selber direkt zu ihm. Ich glaube, dass in Josua manche Worte, die Gott zu ihm gesagt hat, ziemlich bekannt vorgekommen. Es waren nämlich sehr ähnliche Worte, die Mose vorher schon zu ihm gesagt hatte. Ja, kannst du nachlesen. Ja? Das ist ein starker, also einer meiner Lieblingstexte in der Bibel überhaupt. Ja? Josua 1, Vers 2 bis 9, ja, wo Gott zu Josua spricht und sagt, mein Knecht Mose ist gestorben. So mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israel, gebe. Also in das Land, in dem die Söhne Enak sind, die Amalekiter, die Kanaaniter, die Jebusiter, die Perisiter, die Hebutiter und Schekiter und was auch immer. Alle diese Iter. In dieses Land sollst du gehen. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Das ist eine super Zusage. Also viele Christen lieben wunderbare Prophetien. Wenn sie wunderbare Prophetien bekommen und ihnen gesagt wird, du wirst ein gewaltiges Land einnehmen, du hast eine große Berufung, Gott wird dich vor Mächtige stellen, Gott wird mächtige Dinge in deinem Leben tun. Du liebst solche Berufungen. Ja, oder? Ich meine, ich liebe das auch. Das ist super. Ich will nicht sagen, dass es nicht overbound ist, wenn du solche Dinge hörst. Aber pass gut auf. Er sagt es ihm, es ist auch eine Prophetie, er sagt hier von der Wüste und diesem Libanon an bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, das soll euer Gebiet sein. Es soll niemand vor dir standhalten können, alle Tage deines Lebens. Das ist immer noch wunderbare Zusage. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt der Befehl. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass alle diese Verheißungen überhaupt nur eine davon zustande kommt. Und dieser Befehl ist, sei stark und mutig. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Land, diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ihnen zu geben, ich ihren Vätern geschworen habe. Nur sei stark und mutig. Zweites Mal, sei stark und mutig. Also Gott wiederholt sich manchmal, wusstest du das? Bei Dingen, die ihm besonders wichtig sind für dich. Zweites Mal, sei stark und mutig. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest. Jetzt kommt's. Nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Jetzt kommt das Wort Gottes. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Merkst du, jetzt ist plötzlich eine Bedingung. Die Bedingung ist, unter das Wort. Amen. Unter das Wort im Geist des Glaubens. Halleluja. Und dann sagt er zum dritten Mal, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig. Dreimal, sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Jetzt sag da nochmal, was das Gegenteil ist, nur damit du es auch ganz genau weißt. Also, wenn ich dir sage, hey, sei stark und mutig, dann meine ich damit, fürchte dich nicht. Dann meine ich damit, erschrick nicht. Also, er lässt keinerlei Missverständnis offen. Amen. Sondern er sagt ihm klar, was gemeint ist. Sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Weißt du, Gott hat eine gewaltige Verheißung für dein Leben. Gott hat Gewaltiges vorbereitet für den Leib Christi. Gott hat Erweckung vorbereitet. Gott hat eine Manifestation seiner Herrlichkeit vorbereitet wie nie zuvor. Die entscheidende Frage ist, findet er ein Volk, das stark und mutig ist? Amen. Findet er ein Volk, das sich nicht erschrecken lässt. Weißt du, nirgendwo in der Bibel steht, dass wir einfach das verheißene Land ohne Kämpfe einnehmen. Auch Josua hat es nicht ohne Kämpfe eingenommen. Nirgendwo steht, dass es nicht irgendwelche Widerstände geben wird und dass es nicht irgendwelche auch Enttäuschungen vielleicht geben wird auf dem Weg oder Anstöße oder irgendetwas, was dir der Feind in den Weg legt, um dich zu stoppen. Aber weißt du, dreimal sagt das zu Josua und das sagt er zu dir auch heute Morgen. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Amen. Sondern geh voran. Halleluja. Welcher Geist wird in dir gefunden? Amen. Welcher Geist wird im entscheidenden Moment gefunden? Halleluja. Also als Gott zu Mose spricht, seinen Nachfolger einzusetzen, da heißt es in 4. Mose 27, Vers 18, heißt es, und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun, einen Mann, in dem mein Geist ist und lege deine Hand auf ihn. Also Gott konnte sehen, am Ende des Lebens von Mose konnte Gott sehen, der Geist, derselbe Geist, der in Mose war, derselbe Geist Gottes, der Geist des Herrn, der Geist, der nicht der Geist der Furchtsamkeit ist, der Geist, der nicht der Geist der Lauheit ist, der Geist, der nicht der Geist der Angst um sich selber ist, der Geist, dem es nicht um sich selber geht, der Geist, der nicht irgendwie nach seiner Work-Life-Balance schaut, sondern der Geist des Glaubens ist in Josua. Und deshalb lege deine Hand auf ihn. Und dann heißt es, und lege von deiner Würde oder Hoheit oder Autorität oder Salbung einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israels ihm gehorche. Ja. Da war das Etappenziel, ich sag mal, es war das Etappenziel, war erreicht. Amen. Es ging dann erst richtig los. Amen. Es ging erst richtig los. Ja. Also, manche denken, dass Gott ihnen die Salbung gibt, einfach nur, damit sie Spaß haben. Einfach nur, weil es sich so gut anfühlt, wenn man Salbung empfängt. Wow, der Mann Gottes hat mir die Hand aufgelegt. Wow, ich habe die Kraft Gottes gespürt. Wow, Hammer. Hammer, ja, Hammer. Amen, Hammer. Aber ich sag dir was, wenn du die Salbung empfängst, dann geht es erst richtig los. Amen. Und dann gilt für dich, sei stark und mutig. Amen. Und dann brauchst du das. Ich garantiere dir, du brauchst es. Ich garantiere dir, du brauchst es. Also wenn ich gewusst hätte, vor über 30 Jahren, als wir in den vollzeitlichen Dienst gegangen sind, wenn ich gewusst hätte, was mich erwartet, dann hätte ich mir wahrscheinlich überall in meinem Zimmer, überall Zettel hingehängt, wo überall nur draufsteht, sei stark und mutig. Amen. Ja. Verstehst du? Es gibt Widerstände, es gibt Hindernisse, es gibt Momente, wo du denkst, hey, jetzt geht's nicht mehr. Es gibt diese Momente, aber es gibt diesen anderen Geist in dir. Amen. Es gibt den Geist Gottes in dir. Gott ist mit dir. Gott ist für dich. Weißt du, er tut alles, um dich vorzubereiten. Er tut alles, damit du in der richtigen Position gefunden wirst, dann, wenn es drauf ankommt. Er tut alles. Weißt du, er testet dich auch. Deswegen sei nicht ungeduldig, wenn es manchmal nicht so schnell geht. Ja, Jesus hat schon gesagt, in diesem Gleichnis von den anvertrauten Pfunden, er hat gesagt, zu dem einen hat gesagt, weil du im Geringsten treu warst, deswegen sollst du Vollmacht haben über 10 Städte, weil du im Geringsten treu warst, deswegen kriegst du mehr Vollmacht. Josua war treu im Geringsten. Zuerst, wir haben es das letzte Mal gesehen, in dieser ersten Schlacht gegen Amalek, war er treu, während Mose die Hände hochgehalten hat und ihm den Rücken gestärkt hat. War er treu, hat die Schlacht geschlagen. Er war treu in der Nachfolge. Er hat das auf das gehört, was Gott durch Mose sagte. Er war im entscheidenden Moment, als alle gemurrt haben, war er an der Seite des Glaubens. Ja? Und als Mose schlussendlich starb, beziehungsweise ans Ende seines Lebens kam, da konnte Gott sagen, hey, in ihm ist mein Geist, in ihm ist ein anderer Geist als in den anderen, deswegen kann ich ihn gebrauchen. Und dann kam der Moment, wo es losging und sie ins verheißene Land zogen und Josua erwies sich als einer, in dem dieser andere Geist war. Weil er treu war im Kleinen, hat Gott ihm Vollmacht über vieles gegeben. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, wo du in dem Prozess stehst. Also ich bin erst am Anfang, aber ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Vielleicht bist du schon weiter. In jedem Fall, Gott rüstet uns zu. Amen. Gott rüstet, weißt du, solange du hier auf der Erde bist, rüstet er dich noch zu. Weil ich sage dir, auch für dein Leben gilt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Ist mir völlig egal, wie alt du bist. Wenn du sagst, ich bin 85, dann sage ich dir, schau dir Kaleb an, der mit 85 gesagt hat, hey, wo ist der Berg, den ich einnehmen kann? Amen. Wo ist die Schlacht, die ich schlagen kann? Hey, ich habe eine Bestimmung. Ich bin 85, ich habe eine Bestimmung. Wenn Gott mir noch 5 Jahre gibt, dann habe ich 5 Jahre heiße Zeit vor mir. Wenn Gott mir noch 10 Jahre gibt, dann habe ich 10 Jahre heiße Zeit vor mir. Halleluja, ich bin hier, um Land einzunehmen. Ich bin nicht hier, um mich auf irgendein ein bequemes alten Teil oder sonst was zurückzuziehen. Amen. Halleluja. Lass uns beten zum Schluss. Komm, steh mal auf. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr, dass du dein Wort nimmst heute Morgen. Und jeder Herr, ich glaube, dass jeder Herr, der sich unter dein Wort beugt, Herr, der sagt, jawohl, das ist dein Wort an mich heute Morgen. In dem wirst du etwas von diesem Geist des Glaubens aufstehen lassen heute Morgen. Du wirst etwas von dieser Kühnheit, von dieser göttlichen Entschiedenheit, von dieser göttlichen Klarheit aufstehen lassen, Herr. Herr, jeder, der sagt, jawohl, ich beuge mich unter den Willen Gottes für mein Leben. Jawohl, ich beuge mich unter sein Wort für mein Leben. Ich danke dir, Herr. Herr, dass jeder Einzelne von uns bestimmt ist, wirklich ein Träger deiner Herrlichkeit zu sein. Also wir alle sind dazu bestimmt. alle. Weißt du, es ist egal, weißt du, ob du ein Leiter bist, ob du ein fünffältiger Diener Gottes bist, ob du ein Mitarbeiter bist, ob du einfach im Putzdienst die Herrlichkeit Gottes unterstützt oder ob du es im Ordnerdienst tust oder ob du es im Kinderdienst tust oder ob du es bei der Jugend tust oder ob du es beim Predigen tust oder im Lobpreis tust oder beim Krankeheilen oder wo auch immer oder im Glory House oder sonst wo. Ist völlig egal. Gott hat dich dazu bestimmt, einer zu sein, in dem ein anderer Geist gefunden wird. Gott hat dich dazu bestimmt, ein Mann und eine Frau der Gegenwart zu sein als erstes. Und Gott hat dich zweitens dazu bestimmt, ein Mann oder eine Frau des Glaubens zu sein. Halleluja. Ein Geist des Glaubens. Oh Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du diesen Geist des Glaubens in uns hervorbringst, Herr. Da, wo wir uns beugen, da, wo wir sagen, Herr, alles gehört dir. Herr, meine Prioritäten gehören dir. Mein Leben gehört dir. Oh, Halleluja. Weißt du, du kannst ihm das gerade mal sagen, so wie es dir auf dem Herzen ist. Du darfst dich vor ihm beugen, so wie du es möchtest. Wenn du magst, du darfst auch hier zum Altar kommen und einfach dein Herz vor ihm ausschütten. Weißt du, die Sache ist die, wenn wir ihm Dinge auf den Altar legen, wenn wir sagen, Herr, da hast du es, weißt du, dann kommt er und füllt uns mit seinem Geist. Das ist immer der Deal, verstehst du? Das ist der Deal. Wir beugen uns und er kommt. Wir beugen uns und wir sagen, Herr, okay, ich gebe dir das. Herr, ich gebe dir meine Prioritäten. Herr, ich gebe dir meine Lebensplanung. Herr, ich gebe dir meine Gedanken, meine Vorstellungen von dem, was ich mag oder was ich nicht mag. Ich gebe dir das und der Herr kommt und er füllt dich mit dem Geist des Glaubens. Und plötzlich hast du einen Geist des Glaubens, der jenseits von dem ist, was du für möglich hältst. Oh, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Und es wird für dich so real und es wird für dich so selbstverständlich, dass du nichts anderes erwartest. Es wird so real, dieser Geist des Glaubens, also er bewirkt, dass für dich etwas so real wird, wo andere von außen sagen, wie kannst du das erwarten? Wie kannst du das glauben? Wie kannst du das für möglich halten? Für dich wird es so real. Halleluja. Und vielleicht bist du gerade auch irgendwo im Kämpfen drin, in bestimmten Situationen. Vielleicht bist du herausgefordert durch Krankheit. Vielleicht bist du herausgefordert durch berufliche Schwierigkeiten oder durch familiäre Schwierigkeiten. Oder du bist herausgefordert einfach in deiner eigenen Seele, hast mit Entmutigung zu kämpfen oder irgendwas. Weißt du, die Freisetzung beginnt in dem Moment, wo du dich vor Gott hinlegst. Wo du sagst, Herr, hier bin ich. Hier, ich gebe dir mein Leben. Mach du, wie auch immer du es machst. Ich weiß nicht, wie es geht. Also nimm dir einfach diese Zeit. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Nimm dir einfach diese Zeit. Du darfst an den Altar kommen. Du darfst an deinem Platz sein. Du darfst einfach eine Zeit haben mit Gott, wo du einfach Gott sagst, Herr, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Hier sind meine Prioritäten. Hier sind meine Vorstellungen. Hier sind meine Wünsche. Ja, Herr, ich lege mein Leben dir ganz neu hin. Ich lege mein Leben dir ganz neu auf den Altar. Ich sage, Herr, mach du, wie du es möchtest. Ich erlaube dir, plötzlich zu kommen und zu schauen, welcher Geist in mir ist. Oh, ich erlaube dir, in mir den Geist des Glaubens hervorzubringen. Ich erlaube dir, in mir den Geist der Kühnheit hervorzubringen, den Geist der Stärke, den Geist des Mutes. Ja, danke, Herr, dass du mir nicht den Geist der Furchtsamkeit verheißen hast, Herr, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Disziplin, Herr. Danke, dass dieser Geist heute auf mich kommt, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diese Kinder deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Jesus, Herr, für diese Kinder deiner Herrlichkeit, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für jeden von uns, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Oh, ich danke dir, Jesus. Oh, ich danke dir, Jesus. Oh, Halleluja. Halleluja. Auch du, der du über Livestream zuschaust, wenn du über Livestream zuschaust, du kannst es auch tun, gerade jetzt. Du kannst einfach gerade jetzt diese Zeit haben. Wir wollen einfach nur ein paar wenige Minuten haben, aber in dieser Zeit wird Gott einfach dir dienen, wird Gott zu dir sprechen, wird Gott sagen, jawohl, ich bin da. Ich bin mit dir. Nur sei stark und mutig. Halleluja. Gib mir dein Leben. Gib mir deine Prioritäten. Unser Leben gehört dir. Jeder einzelne Bereich unseres Lebens. Mein Mikrofon. Jeder einzelne Bereich unseres Lebens. Herr, er gehört dir. Er gehört dir. Wir danken dir für dein Werk heute Morgen hier. Wir danken dir für dein Werk in unserer Mitte, Herr. Wir danken dir für dein Werk in unserem Herzen. Und in dem Namen von Jesus proklamiere ich über jedem Einzelnen, der gerade jetzt einfach sein Herz dir hingegeben hat, der sein Leben dir hingegeben hat. Ich proklamiere diesen Geist des Glaubens. Ich proklamiere diesen Geist der Kühnheit. Ich proklamiere diesen Geist der Stärke. Oh, ich proklamiere diesen Geist des Sieges. Ich proklamiere diesen Geist, der sich nicht einschüchtern lässt. Ich proklamiere diesen Geist, der vorwärts geht. Ich proklamiere diesen Geist, der das Reich Gottes an erste Stelle setzt und seinen Platz einnimmt. Ich proklamiere diesen Geist in dir. Ich proklamiere diesen Geist der Kraft in dir. Oh, den Geist der Liebe. Den Geist der Disziplin. Ich proklamiere diesen Geist über dir jetzt. Ein anderer Geist als der Geist der Welt. Ein anderer Geist als der Geist der Lauheit. Ein anderer Geist als der Geist von Religiosität und bloßen Namenschristentum. Ein anderer Geist ist in dir. Oh, ein Geist, der den Stier bei den Hörnern packt. Halleluja. Ein Geist, der den Stier bei den Hörnern packt. Oh, Jesus. Oh. Kein Auge gesehen hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, was kein Ohr gehört hat, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und ich sage dir, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Du wirst es sehen. Halleluja. Du wirst es sehen. Du wirst es sehen. Du wirst es sehen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Jesus. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Shere mando korabasi kararara mando do rararararara. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Jesus. Oh, du wirst es sehen. Oh, du wirst es sehen. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yeah. der Frieden, Erweckung, alles zusammengenommen in einem, Herr, in einem letzten großen Finale, Herr. Herr, wir glauben dir, Herr, für die mächtigste Bewegung, Herr. Herr, was kein Auge gesehen hat, Herr. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, wo die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllt, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich für dein Wirken, Herr. Oh, wir werden es sehen, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Oh, da ist der Geist der Stärke, da ist der Geist des Glaubens. Glaube für Erweckung, Glaube für Herrlichkeit, Glaube für sein Wirken. Oh, da ist der Geist des Glaubens. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Also mit was auch immer du gerade konfrontiert bist, beug dich einfach vor Jesus. Und der Geist des Glaubens wird in dich kommen. Halleluja. Da wo du bist, egal wo du bist gerade jetzt, auch über Livestream, der Geist des Glaubens kommt in dich. Der Geist der Kühnheit, der Geist der Stärke. Ah, Halleluja. Und plötzlich kannst du sehen und plötzlich ist eine Leichtigkeit, wo du sehen kannst, wo du sehen kannst. Er tut es, er tut es, er tut es in deiner Familie, er tut es in deiner Arbeit, er tut es in deiner Nachbarschaft, er tut es in deiner Stadt, er tut es in deiner Nation, er tut es in Europa, er tut es in der Welt, er tut es in dieser Zeit. Halleluja, Halleluja. Und er wird dich mächtig gebrauchen dabei. Er wird dich mächtig gebrauchen dabei. Halleluja. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Danke, dass du jeden von uns zu einem Sohn, zu einer Tochter deiner Herrlichkeit machst, Herr, deiner Gegenwart, Herr. Wie Josua, Herr, der nicht wich vom Zelt der Begegnung. Lass uns treu sein, Herr. Segne uns mit dem Geist der Treue, Herr. Du hast gesagt, auch wenn wir untreu sind, dann bist du trotzdem immer noch treu, Herr. Also sind wir angewiesen auf deinen Geist, Herr. Oh ja, komm mit dem Geist der Treue. Komm mit dem Geist der Treue. Komm mit dem Geist der Treue. Wenn du magst, dann kannst du es Gott sagen, kannst ihm sagen. Ja, ich werde treu sein, ich werde treu sein. Er weiß, dass er deine, dass du seine Hilfe brauchst dabei, das weiß er. Aber denk an Petrus, wo Jesus gesagt hat, ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhört. So, Jesus betet für dich. Jesus betet für dich, er ist ein großer Fürbitter. Halleluja. Damit dein Glaube nicht aufhört, sondern dass du treu bist. Alles, was er möchte, ist, dass du dich ihm hingibst. Halleluja. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. the power. Lass uns einfach mal alle zusammen nur diesen Namen singen, ohne Instrumente, ohne irgendwas. Einfach nur Yeshua. Bist du hier heute Morgen und es ist so, dass du dich noch immer noch wie von Gott getrennt fühlst. Es ist irgendwie so, ist, wie wenn du nicht durchkommst zu Gott oder Gott kommt nicht durch zu dir. Es ist wie eine Mauer zwischen dir und Gott. Wenn dich das betrifft heute Morgen, dann möchte ich ganz speziell für dich persönlich und mit dir persönlich beten. Vielleicht ist der Grund, warum das so ist, ist vielleicht, weil du noch nie ganz bewusst wirklich dein Leben Jesus gegeben hast und Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Ja, das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist und mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet werden. Vielleicht hast du noch nie ganz bewusst wirklich Jesus als den Herrn deines Lebens bekannt. Vielleicht hast du ihn mal bekannt als Herrn deines Lebens, aber du bist wieder von ihm weggekommen. Und heute Morgen ist es so, du merkst es, wie nah einfach die Leute um dich herum, wie nah sie Gott zu sein scheinen und wie sie einfach diese Beziehung zu Gott leben. Und du, für dich ist das irgendwie wie weit weg. Und du spürst einfach in deinem Herzen, da ist eine Trennung. Und du musst einfach zurückkehren zu Jesus. Du musst ganz neu zurückkehren zu dieser Beziehung zu ihm. Du musst ganz neu sagen, ja, Jesus, du darfst wirklich der Herr über alle Bereiche meines Lebens sein. Und auch wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir und für dich beten. Also wenn du noch nie vielleicht Jesus bewusst in deinem Leben aufgenommen hast oder du merkst, du musst das neu festmachen, dass du wirklich ihn zum Herrn deines Lebens machst in allen Bereichen. Oder aber drittens ist es vielleicht so, dass irgendeine Sünde in dein Leben hineingekommen ist, dich weggebracht hat von Gott und dich trennt von Gott und du hast diese Sünde noch nicht bereinigt, noch nicht Gott gegeben. Das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und wenn du sagst, jawohl, das bin ich, ich möchte da etwas loswerden, ich möchte das bereinigen, ich möchte das bekennen, ich möchte, dass er mir vergibt und dass er mich reinigt heute Morgen von allem, was mich getrennt hat von ihm. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch mit dir persönlich beten und für dich beten. Wenn ich eine dieser drei Dinge, die ich jetzt gesagt habe, betrifft, hier im Raum, du bist hier im Raum, es kann auch sein, du schaust über Livestream zu und das betrifft dich, ich kann dich nicht sehen, aber hier im Raum möchte ich einfach darum bitten, dass jeder einfach, der sagt, jawohl, ich möchte jetzt, dass du, Pastor Georg, dass du da mit mir und für mich persönlich betest, dann streck einfach kurz deine Hand aus, sodass ich sehen kann, dass du sagst, jawohl, hier bin ich und ich möchte einfach jetzt, dass du mit mir und für mich betest, sodass diese Trennung aufgehoben wird. Gott sieht deine Hand da hinten, Gott sieht deine Hand hier vorne, Gott sieht auch deine Hand dort hinten, ja, Gott sieht deine Hand, streck einfach deine Hand aus, Gott sieht eure Hände hier, Gott sieht eure Hände, Gott sieht eure Hände, Halleluja. Ich möchte dich einfach ganz kurz bitten, auch wenn du über Livestream zuschaust, ich nehme dich mit rein in dieses Gebet, aber alle, die hier live vor Ort sind, wenn du deine Hand gehoben hast, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne und ich möchte einfach mit dir und für dich persönlich beten. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Tobias, herzlich willkommen, so gut. Halleluja. Und du, Prinzessin? Neria, wunderbar. Halleluja. Und du? Und Josue. Super. Halleluja. Herzlich willkommen. Halleluja. Komm einfach nach vorne. Traut euch. Jeder, der einfach seine Hand gehoben hat, komm einfach nach vorne. Herzlich willkommen. Ich weiß nicht. Halleluja. Wie heißt du? Dennis. Super. Halleluja. Und ihr hier drüben, herzlich willkommen. Alle dir, herzlich willkommen, super, du bist als Begleitung dabei, super, moralische Unterstützung, ist gut, Halleluja, lass uns mal alle im Raum sind, lass uns mal zusammen aufstehen und lass uns einfach gemeinsam, ich möchte einfach euch, die ihr hier vorne seid, ein Gebet vorsprechen und du sprichst es einfach mir laut nach, weil wer mit seinem Mund bekennt, der wird errettet, sagt das Wort Gottes. Und dann, wenn wir dieses Gebet gesprochen haben, dann möchte ich euch gerne persönlich die Hände auflegen. Und Jesus wird in euer Leben kommen und er wird jede Trennung von Gott wegnehmen, denn dafür ist er gekommen. Dafür ist er der Erlöser. Und so lass uns beten, lass uns sagen, Vater, ich komme zu dir im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast als meinen Erlöser. Meinen Erlöser von Sünde. Meinen Erlöser von jeder Trennung von Gott. Und in dem Namen Jesus bitte ich dich um Vergebung, Vater. Wo ich gesündigt habe. Wo ich ohne dich gelebt habe. Wo ich getrennt von dir war. Herr, es tut mir leid. Und ich danke dir, Jesus, für dein Blut, durch das mir die Sünde vergeben wird und das mich reinigt, jetzt reinigt von jeder Sünde. Ich bekenne mit meinem Mund, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Jeder Bereich meines Lebens soll unter deiner Herrschaft stehen. Von heute an stelle ich mich auf dein Wort, das mir zusagt. Nichts und niemand wird mich trennen können von deiner Liebe, Jesus. Ich empfange jetzt deinen Heiligen Geist, der Geist der Liebe ist. Komm, Heiliger Geist, und füll mich gerade jetzt. In Jesu Namen. Übernimm mich gerade jetzt. Oh, danke, Heiliger Geist, für dein Werk. Danke, Heiliger Geist, für dein Werk, Herr. In jedem Einzelnen hier vorne, Herr. Danke, Vater, für dein wunderbares Werk, Herr, der Reinigung und der Erlösung, Herr. Danke, Herr, für dein wunderbares Werk, Herr, der Gewissheit, Herr. Du sagst es, Vater, Herr, dass dein Geist unserem Geist die Gewissheit gibt, dass wir Kinder Gottes sind, Herr. Egal, was auch immer gewesen ist, jede Macht von Schuld, jede Macht von Sünde, jede Macht, jede dämonische Macht, sie ist jetzt zerbrochen über deinem Leben in dem Namen von Jesus. Jetzt in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, für dein Wirken, Herr. Danke für deine Herrlichkeit, Herr. Danke für deinen Geist, Herr. Danke, Herr, dass dein Leben nicht mehr das gleiche sein wird, Herr. sondern dass du von heute an ganz neu dieses Leben überschatten wirst, Herr. Oh, dieses Leben überschatten wirst mit deinem Geist, Herr. Ich danke dir, Herr. Nichts und niemand kann dich mehr aus seiner Hand reißen. Halleluja. Danke, Vater. Danke für deine Liebe, Herr. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Ah, mein wunderbarer Sohn, sagt der Herr. Mein wunderbarer Sohn, bevor ich dich im Leib deiner Mutter gemacht habe, habe ich dich bereits gekannt und habe ich dich berufen. Und ich habe dich berufen, mein Wort zu verkünden. Ich habe dich berufen, in meinem Geist den Menschen zu dienen. Ich habe dich berufen, die Welt mit meiner Liebe in Verbindung zu bringen. Ich habe dich berufen. Ich habe dich berufen. Und von heute an gebe ich dir den Auftrag, hineinzuwachsen in diese Berufung. Hineinzuwachsen in diese Berufung. Oh, in Jesu Namen. Oh, ich danke dir. Oh, der Geist Gottes ist so stark hier. Streckt einfach alle eure Hände aus, die ihr am Platz seid, und streckt sie aus zu denen, die hier vorne sind. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Herr, für dein Werk. Danke, Herr, für dein Wirken, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Oh, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Aus lauter Gnade und Güte. Halleluja. Oh. Und du wirst meine Zeugin sein. Meine Zeugin unter deinen Freundinnen, meine Zeugin unter den Menschen, mit denen ich dich in Verbindung bringe. Meine Zeugin für die Welt. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Wem habe ich noch nicht die Hände aufgelegt hier? Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein kostbares, wunderbares Werk, Herr. Oh, Heiliger Geist, füll ihn, füll ihn, füll ihn, Herr. Füll ihn mit deiner Kraft, Herr. Füll ihn mit deiner Liebe, Herr. Oh, lass ihn sich selbst nicht mehr kennen nach dem Fleisch, nicht mehr nach dem Natürlichen, Herr. Sondern 2. Korinther 5, 17 sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Es ist geworden. Es ist geworden. Ah, Neues. Neues. Neues. Oh, und er sagt dir, jetzt stehst du dem Löwen gegenüber. Aber ich trainiere dich. Und der Löwe wird für dich kein Problem sein. Und ich trainiere dich mit dem Löwen und ich trainiere dich mit dem Bären. Und ich trainiere dich mit dem Goliath. Und dann rüste ich dich aus mit Vollmacht und Autorität. Weil über Kleines warst du treu und über Vieles werde ich dich setzen. Halleluja, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, für deinen Geist. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich sehe das so, an der Bibelstelle heißt es damals von König Saul, als er berufen wurde, das heißt, und der Geist des Herrn geriet über ihn. Oh, und ich sehe das so, wie wirklich von heute an, wie der Geist Gottes über dich gerät, wirklich über dich gerät, und er wird dich ziehen und er wird dich treiben. Er wird dich treiben in seine Gegenwart und du wirst einen Hunger spüren, einen unersättlichen Hunger nach mehr von ihm. Und wenn das geschieht, wenn du das spürst, dann wisse, es ist von mir, sagt der Herr. Ich bin es. Ich bin es. Gib dem Raum. Lass dich nicht mehr zurückhalten. Lass dich nicht mehr zurückziehen. Lass kein Wasser mehr über das Feuer gießen, sondern sei stark und mutig. Sei heiß, sagt der Herr. Sei heiß, weil ich will dir begegnen und ich will dich gebrauchen. Und Mächtiges wird in deinem Leben hervorkommen. Mächtiges wird in deinem Leben hervorkommen. Und es kommt aus deiner Zeit mit mir hervor, sagt der Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, danke, Vater. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Komm, lass uns mal Jesus die Ehre geben für das wunderbare Werk, das er tut. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und für euch, die ihr hier vorne seid, für jeden von euch, der hier vorne ist, wenn du das möchtest, völlig frei, aber wenn du das möchtest, hinter dir stehen noch ganz liebe Mitarbeiter von mir, die noch bereit sind, mit dir noch weiter zu beten, wenn du das möchtest, dir auch was Kleines schenken, wenn du das magst, und du kannst, wenn du das willst, einfach mit ihnen mitgehen, sie gehen einfach mit dir in den Jugendgottesdienstraum rüber, um dir dort weiter zu dienen und dort weiter für dich zu beten. Also dreh dich einfach mal um, schau mal, wer hinter dir steht. Halleluja. Und wie gesagt, wenn du magst, geh einfach mit ihnen, lass dir einfach noch weiter dienen und lass noch weiter für dich beten. Halleluja. Der Poli geht voraus. Lassen Sie ihn nochmal allen einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Amen, amen, amen. Danke, Jesus. Oh, er ist der König der Könige. Er ist der Herr der Herren. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Oh, danke. So wunderbar, so kostbar. So viele Menschen so stark berührt. So viele Menschen errettet, befreit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, ein Saatkorn zu säen, auch in dieses wunderbare Wirken Gottes. Ich möchte dir einfach empfehlen, ein Aktionär zu sein. Nicht nur ein Konsument zu sein, sondern ein Aktionär zu sein. Das heißt, wirklich ein Teilhaber zu sein an dem, was Gott tut. Gott tut Mächtiges in dieser Zeit. Er gießt seinen Geist aus, überall. Auch heute übrigens, wir grüßen auch die Hamburger. Vorher habe ich ja ein bisschen über den Norden gewitzelt. Aber wir grüßen ja die Hamburger. Heute Nachmittag ist der Andreas bei euch und dient euch dort. Überall, egal wo du herkommst. Übrigens auch, wenn du gerade dieses Gebet mitgebetet hast über Livestream, dann kannst du uns eine E-Mail schreiben, wunder@glorylife.de, und dann wirst du einfach von uns kontaktiert werden und du bekommst einfach auch dieses kleine Geschenk, das wir für jeden haben, der dieses Gebet mitgesprochen hat. Und egal wo du herkommst, auch über Livestream, ich möchte dich einfach ermutigen, ein Teilhaber zu sein an dem, was Gott tut. Gott wirkt überall so mächtig. Ja? Astrid wird heute Nachmittag in Heidenheim sein, dort predigen, dort wird Gott auch mächtig wirken. In Hamburg wirkt Gott mächtig, in Augsburg, wo auch immer, in Österreich, in der Schweiz, überall. Gott ist mächtig am Wirken. Sei ein Teilhaber an dem, was Gott tut. Ja? Finanzen sind eine Möglichkeit, um wirklich teilzuhaben an dem, was Gott tut. Ich sage immer so, wenn deine Hingabe nicht in deinem Geldbeutel ankommt, dann ist fraglich, wie weit die Hingabe geht. Weil Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Da, wo du hinein investierst, da ist dein Herz drin. Gott geht es nicht um dein Geld, sondern Gott geht es um dein Herz. Gott will dein Herz. Ja? Mit dem Maß, mit dem du herzensmäßig misst, mit dem Maß wird dir gemessen werden. Also jetzt hast du die Gelegenheit zu messen, mit dem Maß, das er dir zeigt. Frag einfach den Heiligen Geist, was soll ich geben, was soll ich säen heute Morgen? Und dann darfst du, wenn du hier vor Ort bist, gehen wir gleich die Eimer durch, und dann kannst du entweder in bar geben, so wie es der Heilige Geist dir zeigt, oder du kannst auch eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist, und dann kannst du sie in den nächsten Tagen überweisen, wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, oder wenn du eine Spendenbescheinigung möchtest, die du von der Steuer absetzen kannst am Ende des Jahres, dann kannst du die Verpflichtungserklärung nutzen, unter deinem Stuhl mit dem Stift, tust die eine Hälfte in den Eimer rein, die andere Hälfte nimmst mit nach Hause, da ist die Kontonummer drauf, und überweis es, und bitte auch den Stift wieder in den Eimer reintun, ja, das ist kein Geschenk des Hauses in dem Fall. Halleluja. Okay. Also, geben wir die Eimer rum. Wenn du über Livestream zuschaust, dann werden dir die Infos eingeblendet, wie du über Livestream, wie du online geben kannst. Du kannst entweder per IBAN geben, über Überweisung, oder du kannst PayPal nutzen, oder du kannst deine Kreditkarte nutzen, indem du auf unsere Homepage gehst und da auf den Gebe-Button gehst, hast du die Möglichkeit zu geben und zu säen. Also tu das, wie es in deinem Herzen ist, tu das, was er dir gezeigt hat, und vor allen Dingen sei fröhlich dabei. weil einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Und während ihr es gebt, möchte ich euch gerade noch kurz eine aktuelle Info weitergeben. Und zwar, wir haben ja am 8. und 9. März unsere nächste Konferenz, die Herrschaft der Söhne. Und da gibt es jetzt noch eine kleine Änderung, Erweiterung. Und zwar wird der Rabbi oder Pastor, er ist messianischer Jude, Boris Krisenko aus Kiew mit dabei sein. Er ist der Pastor, Rabbi der größten messianisch-jüdischen Gemeinde der Welt mit über 2000 Leuten. Er hat schon mal bei uns in der Glory Life Schule gedient. Er ist ein Mann des Geistes, das weiß ich, wer das letzte Mal da war, als er gedient hat. Er ist ein Mann des Geistes und er wird mit dabei sein bei diesem Wochenende. Und deswegen haben wir auch die Uhrzeit noch mal ein bisschen erweitert. Das wird von 10.30 Uhr bis ca. 20 Uhr gehen am Samstag und am Sonntag dann um 10 Uhr Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Also jetzt ist die Zeit, dich anzumelden online für diese Konferenz. Es kostet keine Gebühr. Aber du musst dich anmelden, damit wir entsprechend hier die Trennwände planen können, wie viele Trennwände wir rausnehmen müssen, damit einfach für alle Platz ist. Und deswegen einfach melde dich an das kannst du online tun mit der Zahl der Personen. Wenn du über Livestream dabei bist bei der Konferenz, weil du nicht dabei sein kannst, dann musst du dich natürlich nicht anmelden. Aber für deine Teilnahme hier musst du dich anmelden. Okay? Also, nutzt die Gelegenheit. Außerdem wollte ich noch ganz kurz was ansagen von meiner Seite aus. Nächsten Sonntag mache ich ein spezielles Treffen und zwar für alle diejenigen, die sich vorstellen können bei unserem Kindergartenprojekt. Wir wollen ja möglichst sobald es geht, einen Glory Life Kindergarten starten. Wir haben mit der Stadt schon die Gespräche gehabt. Wir können das hier in unseren Kinderräumen oben machen. Das ist möglich in den Kinderräumen. Woran es jetzt noch fehlt sozusagen ist, Leitung, Kindergartenleitung. Wir haben genügend Erzieher, aber wir brauchen ein Team, das wirklich das Leiten federführend vorantreibt, wirklich da auch die entsprechende für die Genehmigungsprozesse und so weiter da mitsteht. Das sollte also auch jemand sein, der ausgebildeter Kindergärtner ist. Und wenn du dir das vorstellen kannst, ich treffe mich nächsten Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst mit allen, die sich vorstellen können, in dem Bereich Kindergartenleitung mitzuarbeiten. Also wir hatten ja schon mal ein Treffen mit allen, die sich vorstellen können, bei so einem Kindergarten mitzuwirken, aber nächsten Sonntag treffe ich mich mit allen, die sich vorstellen können, sich im Leitungsbereich zu engagieren, wenn es da jemand gibt. Ansonsten treffe ich mich mit mir allein, aber ich gehe mal davon aus. Also nehmt das wahr. Halleluja. Okay, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden, der gegeben hat heute Morgen, Herr. Wir danken dir für diese Saatkörner in den Boden deiner Herrlichkeit, Herr. Dort bringen sie Frucht, Herr. Oh, gemäß, hey. Shakara, schön standhaft bleiben. Halleluja. Oh, 30-fach, 60-fach, 100-fach. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Segnen wir noch die Tücher und Kleidungsstücke für alle, die nicht hier sein können, weil wir glauben, Apostelgeschichte 19,11, dass wenn wir die Hände auf Kleidungsstücke und Tücher legen, dann speichert sich die Kraft Gottes in diesen Kleidungsstücken und Tüchern. Halleluja. Und die Kranken werden gesund, Dämonen fahren aus, wo auch immer die Menschen sind. Ja, du darfst noch dein Tuch reintun, wenn du noch eins dabei hast und du möchtest noch schnell reintun, darfst du dazu tun. Und jetzt segnen wir es, streckt eure Hände aus. Danke, Vater, Herr, für alle diese Tücher, Kleidungsstücke, Herr. Danke, Herr, dass sie hingehen zu den Kranken, Herr, zu den Gebundenen, Herr. Und Herr, während diese Kleidungsstücke sie berühren, Herr, ist es, wie wenn dieselbe Herrlichkeit, die hier ist, sie berührt, Herr. Und die Kranken werden gesund, Herr. Die Dämonen fahren aus, Herr. Herr, Tote werden auferweckt, Herr. Auch die geistlich Toten, Herr. Sie haben Träume, Visionen von dir, Herr. Danke dafür, Jesus, Herr. Danke, Herr, für deine übernatürlichen Berührungen, Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Ihr Lieben, habe ich vorher nicht Roland und Margarita irgendwo gesehen? Habe ich euch gesehen irgendwo? Roland, ja. Wollt ihr mal kurz, weil ich habe so ein starkes Zeugnis von euch bekommen, wollt ihr mal kurz das Zeugnis erzählen, wie das mit eurer Arztpraxis gelaufen ist? Das habt ihr bei euch im Glory House erzählt, wie das gelaufen ist mit den Angestellten und so weiter. Wollt ihr das erzählen? Okay. Halleluja. Das sind Roland und Margarita, sie haben eine Arztpraxis auf der Alp und sie sind noch nicht so lange bei Glory Life, glaube ich. Wie lange seid ihr da? Seit Ostern, ja. Ostern. Halleluja. Amen. Und ihr habt eine Arztpraxis, ne? Ja. Ja. Und ich muss ja gerade noch denken, was wir da erzählt haben. im Gloriehaus. Ja. Ihr habt, es ging um die Angestellten, und ja, ihr habt keine Angestellten gekriegt gehabt, ne? Also ja, wir hatten an Ostern, also letztes Ostern waren wir so an dem Punkt, wo dann niemand mehr da war sozusagen. Keine Angestellten mehr. Und Also wir hatten viele, viele Jahre totaler Mangel mit Mitarbeitern. Ja. Das heißt, ich hatte meistens für 2 oder 3 gearbeitet und dann hat die letzte, die sehr gut war, auch noch gekündigt. Letztes Jahr an Ostern. Und der zweite Gottesdienst, wo wir hier waren, war Business Lounge. Glory Business Lounge, ja, für Geschäftsleute. Gleich hingegangen. Ich dachte noch, wer kommt da wohl und so. Und dann hat eine Gruppe für sie gebetet und unabhängig eine zweite Gruppe auch für mich. Also wir waren in 2 verschiedene Gruppen. Ja. Und innerhalb von 6 Wochen war schon erste Bewerbung, zweite Bewerbung, also es waren dann nach 2, 3 Monaten waren 3 oder 4, also 3 Halbtagskräfte, die dann sich gemeldet hatten, die wir einstellen konnten. Ja. Und dann kam noch der Clou, ich hatte keine Fachkraft. Und dann kam jetzt erst vor 2 Monaten ein Mädchen reingelaufen mit 19, sagt, sie sucht dringend eine Stelle. Sie ist im letzten halben Jahr von der Ausbildung, hat sich mit dem Chef verworfen und die haben wir gar nicht mehr gebraucht. Die habt ihr gar nicht mehr gebraucht. Und habe ich gesagt, hey, komm, ich nehme dich. das heißt jetzt ihr zuliebe, also ja. weil sie so nett war. Ja. Das halbe Jahr investieren wir. Und von Gott verstanden. Und dann, jetzt kommt der Clou, sie ist total klasse, sie ist Christ, das haben wir erst hinterher herausgefunden. Also, wow. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich mehr Mitarbeiter, als ihr eigentlich brauchen würdet fast. Eine ist jetzt gegangen worden, leider, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir haben ein total gutes Team jetzt, innerhalb von einem halben Jahr. Innerhalb von einem halben Jahr, Halleluja. Es hat sich gedreht durch Gebet, Amen. Danke, Jesus, Amen. So haben wir, Halleluja. Preis den Herrn. Also wenn du Mitarbeiter brauchst, wir hatten mal das Zeugnis auch von einer Werkstatt, das war am Bodensee, jemand von Konstanz, eine Werkstatt, der hat auch keine Fachkräfte gekriegt, alles versucht, dann wurde für ihn gebetet und dann hat er so viele Leute gekriegt, dass er erst hat er alle möglichen eingestellt und irgendwann mal musste er die Leute abweisen, weil es einfach zu viel wurde. Ja, Amen, das ist der Überfluss. Amen, sag mal Überfluss. Halleluja.